Kundgabe 2469. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.09.1942. Gnadengabe. Hilfsmittel. Wille. Gebet. Eine Gabe, die göttliche Liebe zur Erde strömen lässt, kann nicht wirksam werden an den Menschen, die sich der Liebe Gottes verschließen durch einen lieblosen Lebenswandel. Es wird ihnen zwar auch die Gnadengabe angeboten, was daraus ersichtlich ist, dass das Wort Gottes ein jeder vernehmen kann, selbst wenn er weder Verlangen noch Verständnis dafür aufbringt. Ob es jedoch zu Herzen dringt, also zugleich mit dem Verstand, auch mit dem Herzen angenommen wird, das hängt wieder davon ab, wie sich der Wille des Menschen dazu einstellt. Also bestimmt der Wille auch die Fülle der Gnadenzuwendung. Er bestimmt ferner, ob das Wort Gottes nur am Ohr vertönt oder zum Herzen des Menschen spricht. Denn erst das zum Herzen sprechende Wort erweckt zum Leben. Das heißt, es regt an zur Tätigkeit an sich selbst, an seiner Seele. Folglich ist das göttliche Wort ein Hilfsmittel, wodurch der Mensch seine Seele so gestalten kann, wie es notwendig ist, um sich zusammenschließen zu können mit Gott. Jedes Hilfsmittel zur Höherentwicklung ist also eine Gnade. Ob aber die Gnade genützt wird, steht dem Menschen frei. Und solange das Wort Gottes nicht diese Umgestaltung der Seele bewirkt, so lange ist auch der Wille des Menschen untätig. Und so lange mangelt es ihm auch an der göttlichen Gnade, obgleich sie ihm vollauf zur Verfügung steht. Es gibt auch keine anderen Mittel, die dem Menschen die Gnadenzufuhr eintragen, als das innige Gebet zu Gott um Gnade. Dieses Gebet wird erhört, denn nun bezeugt der Mensch schon seinen Willen, die Gnade an sich wirksam werden zu lassen. Und Gott ist immer bereit, dem Menschen Gnade zuzuwenden, weil er will, dass seine Geschöpfe wieder zu ihm zurückkehren sollen. Und ohne seine Hilfe, seine Gnade, die Rückkehr zu Gott, nicht bewerkstelligt werden kann. Den Willen aber zwingt Gott nicht. Er stellt es dem Menschen völlig frei, sich seiner Gnade zu bedienen. Doch nur wenige nützen das Gnadengeschenk Gottes. Nur wenige Menschen lassen das Wort Gottes zu sich sprechen. Und nur wenige Menschen begreifen es, dass dieses göttliche Wort die Fülle göttlicher Gnade in sich birgt. Dass Gott in seiner unendlichen Liebe den Menschen nur das Wort vermittelt, weil er ihnen helfen will, dass sie den Weg zur Höhe leicht zurücklegen können. Und darum nehmen nur wenige die Gnadengabe, die ihnen ungemessen zugeht, in Anspruch und lassen sein göttliches Wort zum Herzen sprechen. Amen.